Abschnitt 31 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 16. Kapitel: Das Küstengebiet Oldenburgs und Ostfrieslands, die Ostfriesischen Inseln, Teil 1. Ein schmales Band Landes trennt die Weser vom Jadebusen. Es hat einmal eine Zeit gegeben, in der die Weser in mehrere Arme geteilt sich in die Nordsee ergoss und im Westen des gegenwärtigen Stromes die Entwicklung einer großen Delta-Bildung verursacht hatte. Das war in den Tagen, da der Jadebusen noch festes Land war und bevor noch die Meeresfluten das Land Rustringen durchbrochen und diese 190 Quadratkilometer große Meereseinbuchtung geschaffen hatten, deren heutige Gestaltung erst in historischer Zeit vollendet worden ist. Soll doch die sogenannte Eisflut vom 17. Januar 1511 noch 5 Kirchspiele mit Mann und Maus all dort verschlungen haben. Durch spätere Anschlickung, Verschlemmung und wohl auch durch die Arbeit fleißiger Menschenhände ist dieses Weserdelta in der Gegenwart verschwunden, wenn auch die einzelnen Arme desselben in der orographischen Beschaffenheit des Landes sich noch nachweisen lassen. Die Weser fließt heutzutage als ein breiter Strom nach der Nordsee, dessen Fahrwasser sich dicht an der Küste Oldenburgs hinzieht, hier und dort mit Sanden und Platen in ihrem Bette, wie beispielsweise die Strohhauser Plate, die Luneplate und so fort. Bei Geestemünde hat der Strom bereits eine Breite von 1325 Meter. Nordwestlich von Bremen legen sich die Marschen des Stedinger Landes an das linke Weserufer, denen weiter nördlich diejenigen des Stadtlandes und nach diesen das Butjadinger Land folgen. Dem Nordosten und dem Norden der Halbinsel zwischen Weser und Jade lagern sich Watt- und Sandbildungen vor, der uns schon bekannte Langlütjensand im Osten, das Soltörner Watt, der Hohe Weg und die Alte Mellum im Norden. Westlich wird dieses Areal vom Jadebusen selbst und dann weiter nach Süden von großen Mooren umrandet. Derjenige Teil des Großherzogtums Oldenburg, der in das Bereich unserer Betrachtungen fällt und südlich etwa von der Bahnlinie begrenzt wird, welche von der Landeshauptstadt nach Leer führt, besteht aus Geestland, Ammerland mit der Wasserfläche des Zwischenahner Meeres und daran liegenden großen Moorgebieten, Jürdener Feld, während die östliche Grenze des Oldenburger Küstenlandes in seinem südlichen Teil vom Längener Moor bezeichnet wird, das mit dem großen Hochmoor Ostfrieslands im Zusammenhang ist. Der an der Jade belegene nördliche Teil besteht wiederum aus Alluvionen. Es ist das Jeverland. Moore in überwiegendem Maße und dann Geest setzen Ostfrieslands Boden zusammen, der im Norden und Westen, an der See, am Dollard und am äußeren Mündungstrichter der Ems von Marschen und diesen vorgelagerten Watten umsäumt wird, über welchen hinaus die Wellen der Nordsee das Band der Ostfriesischen Inseln bespülen. Bäche und Flüsse in großer Zahl entwässern das ganze Areal zwischen Weser und Ems, von denen die an der Stadt Oldenburg vorbeiziehende und bei Elsfleth in die Weser fallende Hunte und die unweit von Leer in die Ems sich ergießende Leda die beiden bedeutendsten sind. Auch der 22 Kilometer lange Küstenfluss der Jade, welcher aus dem Fareler Hochmoor kommt und sich in den gleichnamigen Meerbusen wirft, mag hier noch erwähnt werden. Das Stedinger Land besteht aus sehr tiefliegenden und vielfach den Überschwemmungen ausgesetzten Marschen, in denen viel Hafer, Hanf und Weiden gebaut und kultiviert werden, letztere um als Korbweiden, Fassbänder zu schlängen und sofort Verwendung zu finden. Die Entwässerung des Landes wird von großen aus Steinen gebauten und einer Anzahl kleinerer, wasserhebender Windmühlen besorgt. Großer Reichtum herrscht im Stedinger Lande nicht. Dagegen ist aber auch kaum wirkliche Armut unter der dortigen, äußerst intelligenten, soliden und wohlgesitteten Bevölkerung zu finden, die ein beträchtliches Kontingent der Seeleute für die Weserhäfen abgibt. Wer nicht Landmann oder Handwerker ist, fährt zur See. Am Einfluss der Hunte in die Weser liegt an der Eisenbahn von Hude, einem Knotenpunkt an der Linie Bremen-Oldenburg-Leer nach Norden-Hamm, die kleine Stadt Elsfleth, wo früher ein wichtiger Weserzoll erhoben wurde. Ein Schiffbau-, Schifffahrt- und Handel treibender Ort mit Navigationsschule. Hier schiffte sich am 7. August 1809 der Held von Olfers und von Quatrebras, Herzog Wilhelm von Braunschweig, mit dem Häuflein seiner Getreuen am Schlusse seines Zuges durch das vom Feinde besetzte deutsche Land ein. Eine gotische Steinpyramide erinnert an diese Begebenheit. Zwischen der Hunte und dem Südrande des Staatlandes heißt das Land Moorriem, zu dem Elsfleth eigentlich schon gehört. Etwa 11 Kilometer nördlich von dieser Stadt erscheint Brake mit über 4000 Einwohnern, Station der Bahn nach Norden-Hamm und durch eine Zweigbahn mit Oldenburg verbunden. Eine gewerbreiche und viel Schifffahrt treibende Hafenstadt in den Jahren 1848 und 1849, die Hauptstation der deutschen Kriegsflotte, in früherer Zeit ein wichtiger Ausfuhrort für das nach England verschiffte Butjadinger Vieh, worin ihm nun Norden-Hamm den Rang abgelaufen hat. Staatland trägt den Charakter der Flussmarsch, während Klima und Strandflora die Marschen Butjadingens als völlige Seemarsch kennzeichnen, die rings von Salzwasser bespült werden. Auch hier steckt im Untergrunde des Bodens jener kalkreiche Schlick wie in der Hadener Marsch, den man ebenfalls zur Aufbesserung der Bodenoberfläche benutzt, indem man denselben heraufbringt. Eine Arbeit, die hier Wühlen genannt und etwas anders ausgeführt wird als in den Elbmarschen. Staatland treibt mehr Viehzucht als Ackerbau, in Butjadingen herrscht letzterer vor. Die Marschhöfe sind gut gepflegt und die Wohnstätten sind nicht nur zu zahlreichen kleinen Dörfern vereinigt, sondern auch als Einzelhöfe. Dann aber fast immer an den Hauptstraßen des Landes reihenweise angeordnet vorhanden. Die Bauart der Häuser ist meist die uns schon als Hauberg, hier Berg genannt, bekannt gewordene. Butjadingen und Staatland gehörten zu dem durch die Meeresfluten teilweise verschlungenen Land Rustringen, einem der 7 zu einem Bunde vereinigten friesischen Seelande, die ihre Versammlungen bei Aurich unter dem Obstalbaum abhielten. Goldswaden, in der Geschichte des Landes viel genannt, Rodenkirchen mit seiner alten Kreuzkirche und Athens, wo die erste der von den Bremern erbauten Zwingburgen sich erhob, sind wichtige Orte unseres Gebietes. Bei Athens liegt das durch eine Dampffähre mit Geestemünde in Verbindung stehende Norden-Hamm, ein Hochseefischereihafen. Die dortige Dampffischereigesellschaft Nordsee hat in den ersten 3 Monaten des Jahres 1900 2.100.500 Kilogramm Seefische auf den Markt gebracht, im gleichen Zeitraum 1899 1.648.000 Kilogramm, was etwa dem Schlachtgewicht von 21.000 fetten Schweinen entsprechen würde. Bleeksen, Burhave, an dessen Kirchenmauer das alte Rustringer Landesmaß, eine Rute von 22 Fuß Länge, eingehauen ist, und Langwaden befinden sich noch weiter nördlich. Beim letztgenannten Orte wendet das Land um und über die Kirchdörfer Tossens, Eckwaden, Stollhamm und Seefeld kommen wir längs der durch starkes Mauerwerk von hartgebrannten Ziegeln und sonstige Befestigungsmittel geschützten mächtigen Deiche am Ufer der Jade nach dem freundlichen, 5000 Seelen zählenden Städtlein Varel, das bedeutende Fabriken, so Spinnereien, Webereien, Färbereien, auch Eisengießereien und Maschinenfabriken, außerdem Viehhandel hat und ebenso regen Schiffsverkehr in seinen vom Vareler Siel gebildeten Hafen betreibt. Die direkte Bahnverbindung von Bremen nach Varel führt über Delmenhorst nach Oldenburg. Hier zweigt der Schienenstrang nach Wilhelmshaven ab, welcher Varel berührt. Das industriereiche Delmenhorst mit über 12.500 Einwohnern an der Delme liegt 12 Kilometer westlich von Bremen und hat große Zigarren- und Korkfabriken. Im Amte Delmenhorst selbst gibt es viele Korkschneidereien. Auch die Linoleumindustrie Delmenhorsts ist von großer Wichtigkeit. Bei Grüppenbüren befindet sich der berühmte Eichenwald Haasbruch, der zusammen mit dem Urwald von Neuenburg im Jadegebiete im nördlichen Deutschland seinesgleichen sucht. Echt urwaldschauerlich weht es uns an, wenn wir diesen prächtigen Wald mit seinen urgewaltigen Stämmen betreten, deren es so gewaltige gibt, dass 6 Männer sie kaum umklaftern können. Nach den Jahresringen zu urteilen, waren mehrere dieser Eichenbäume, welche gefällt werden mussten, 1000 bis 1100 Jahre alt, reichten also auf die Zeit Karls des Großen heran. Und diese gefällten Eichen waren nicht einmal die größten. Das in der Nähe liegende Hude ist seiner großartigen Ruine der ehemaligen, im Jahre 1538 durch den bischöflich-münsterischen Drosten Wilke Steding zerstörten Zisterzienserabtei wegen berühmt, ein frühgotischer Ziegelbau aus dem Ende des 13. Jahrhunderts. Oldenburg, die Haupt- und Residenzstadt des Landes, an der hier schiffbaren Hunte und am Hunte-Ems-Kanal sowie an einer Anzahl nach den verschiedensten Richtungen hinführender Bahnlinien belegen, zugleich bedeutender Garnisonsort, zählt gegenwärtig 26.000 Einwohner. Im Südosten der Stadt erhebt sich das Schloss des Großherzogs, das schöne Gemälde und Fresken und mancherlei sehenswerte Kunstschätze enthält, auch eine reichhaltige Bibliothek sowie verschiedene Sammlungen. Besonders gerühmt werden die schönen Anlagen des Schlossgartens. Im Augusteum ist eine treffliche Gemäldesammlung älterer, besonders zahlreicher niederländischer Meister aufgehängt. Die Sammlungen des Museums gewähren einen vortrefflichen Einblick in die Natur und die älteste Kulturgeschichte Oldenburgs. Die ehrwürdige, aus dem 13. Jahrhundert stammende, nunmehr renovierte fünftürmige Lamberti-Kirche steht am Markt und ist das älteste Gotteshaus der Stadt, deren neuere Viertel von schönen Villen bebaut sind. Das 1891 abgebrannte und im verflossenen Jahrzehnt neu aufgeführte stilvolle Theatergebäude mag hier ebenfalls Erwähnung finden. Oldenburg betreibt lebhaften Handel und Schifffahrt. Seine Pferdemärkte sind von großer Bedeutung und werden von weit her besucht. Auf der Bahnfahrt zwischen Oldenburg und Varel kommen wir an der kleinen Ortschaft Rastede mit einem reizend gelegenen großherzoglichen Schlosse aus dem 18. Jahrhundert in schattigen Parkanlagen vorbei. Hier stand früher ein Benediktinerkloster. In Rastede pflegt der Landesfürst einen Teil des Sommers zuzubringen. Nördlich von dem uns schon bekannten Farel finden wir am Jadebusen auf einem Dünenvorsprung das Seebad Dangast, eine der wenigen Stellen an der ganzen Nordseeküste, an denen die künstliche Eindeichung unterbrochen ist. Draußen im Jadebusen liegt die Insel Arngast, die viel und stark von den Fluten heimgesucht worden ist und früher ein ansehnliches Dorf und grüne Weiden getragen hat. Nördlich davon, nahe dem Westrande des Busens, sind kleine, uneingedeichte Schollen alten Marschlandes, echte Halligen, im Winter unbewohnt und nur im Sommer von Hirten mit ihren Schafherden aufgesucht, die Oberrahnschen Felder. Westlich von Farel, bei dem durch eine 19 Kilometer lange Zweigbahn mit diesem verbundenen Neuenburg, steht ein ähnlicher Urwald wie derjenige von Haasbruch, der wundervolle Baumgruppen enthält und einen Flächenraum von etwa 30 Hektaren bedeckt, eine der ältesten Waldungen Deutschlands. Die von Farel nach Wilhelmshaven ziehende Bahnlinie berührt Sande, den Knotenpunkt für die nach Wittmund oder nach Karolinensiel in Ostfriesland führenden Strecken, die sich wiederum in Jever verzweigen. Wilhelmshaven, gegenwärtig 28.000 Einwohner zählend, ist eine neue Stadt und die deutsche Marinestation der Nordsee, am in seinen inneren Teilen flachen, hier aber unseren größten Kriegsschiffen Einfahrt gestattenden Jadebusen. Als Preußen 1853 das Gebiet zur Anlage von Wilhelmshaven von Oldenburg erwarb, zählte dasselbe 109 Einwohner auf 340 Hektaren. Mit der zunehmenden Bedeutung, die unsere Marine durch die Gründung des Reiches erlangt hat, hat sich auch Wilhelmshavens Weichbild mehr und mehr gehoben. Die großartigen Hafenanlagen zerfallen in den im Südwesten der Stadt belegenen neuen Hafen, der eine Fläche von 70.000 Quadratmeter umfasst und 8 Meter Tiefe hat. Derselbe dient für die in Dienst gestellten Kriegsschiffe und hat eine besondere für die Torpedoboote bestimmte Abteilung. Eine 174 Meter lange Schleuse verbindet den neuen Hafen mit der 1886 eröffneten neuen Einfahrt. Im Westen mündet der Ems-Jade-Kanal, von dem noch später die Rede sein wird, vermittelst einer 50 Meter langen und 7,5 Meter breiten Schleuse in diesen Hafen. Nördlich vom Hafen treffen wir auf den Ausrüstungshafen, der sich in einer Länge von 1168 Meter bei 136 Meter Breite ausdehnt und mit dem vorgenannten in Verbindung steht. Eine 48 Meter lange Schleuse führt von hier in den Vorhafen und dann durch die alte Einfahrt in die Jade hinaus. Der Bauhafen, 377 Meter lang, 206 Meter breit, mit Trockendocks, je zwei zu 138 Meter und eines zu 120 Meter Länge, schließt sich im Westen an den Ausrüstungshafen an. Die Hafenanlagen sind von den zahlreichen Gebäuden der kaiserlichen Werft umgeben, auf welcher eine Anzahl unserer achtungsgebietenden Kriegsschiffe vom Stapel gelaufen sind und die in Zukunft wohl noch weitere solcher Art erbauen wird. Der deutsche Michel ist ja in diesen Tagen erwacht und hat begriffen, was der große Kurfürst einmal in den Worten »Schifffahrt und Handelung sind die fürnehmsten Säulen des Estats« ausgedrückt hat. Michel, horch! Der Seewind pfeift, auf und spitzt die Ohren. Wer nicht jetzt ins Ruder greift, hat das Spiel verloren. Wer nicht jetzt sein Teil gewinnt, wird es ewig missen. Michel, horch, es pfeift der Wind, Segel gilt's zu hissen. Denk des Ruhms vergangener Zeit und der alten Lehre, Volkes Wohl und Herrlichkeit blüht auf freiem Meere. Schläfst du wieder, altes Kind? Hurtig, aus den Kissen! Hurtig auf, ins Boot geschwind! Segel gilt's zu hissen! Gottfried Schwab. Ende von Abschnitt 31. Gelesen von Klaus Missfeld.